Schlange, wird ihr nicht bange. Höllische Schlange, wird ihr nicht bange. Höllische Schlange, wird ihr nicht bange. Höllische Schlange, höllische Schlange, wird ihr nicht bange. Wird ihr nicht bange, wird ihr nicht bange. Höllische Schlange. Ein Sieger zerknickt, der dir den Kopf als ein Sieger zerknickt. Ist du geboren, ist die verloren, wäre mit ewigem Frieden beglückt. Der dir den Kopf als ein Sieger zerknickt, der dir den Kopf als ein Sieger zerknickt, ist nun geboren und die verloren, und die verloren werden mit ewigen Frieden beglückt, mit ewigen Frieden, die werden mit ewigen Frieden beglückt.